Erster Gott fragt nach dem Scheidebrief ihrer Mutter, da sie nur wegen ihrer eigenen Sünden verkauft und weggeschickt wurden. Zweiter Gott fragt, warum niemand antwortete, obwohl er die Macht hat, das Meer auszutrocknen und Flüsse in Wüsten zu verwandeln. Dritter, er kann den Himmel mit Dunkelheit bedecken, so als ob er ihm ein schwarzes Trauergewand anziehen würde. Vierter Gott gab dem Diener die richtigen Worte, damit er Erschöpfte ermutigen kann, während er jeden Morgen aufmerksam zuhört. Fünfter, der Herr hat ihm das Ohr geöffnet, weshalb der Diener sich nicht wehrte und auch nicht zurückwich. Sechster, er ließ zu, dass man ihn schlug und beleidigte, ohne sein Gesicht vor Spucke oder Schande zu verstecken. Siebter, weil Gott ihm beisteht, schämt er sich nicht, sondern bleibt fest entschlossen und vertraut auf seinen Erfolg. Achtes, sein Verteidiger ist nah, weshalb er jeden Gegner herausfordert, gemeinsam mit ihm vor Gericht zu treten. Neunter, da Gott ihm hilft, kann ihn niemand verurteilen, während seine Feinde wie alte, von Motten zerfressene Kleidung zerfallen. Zehnter, wer Gott ehrt, sollte der Rede seines Dieners gehorchen und auch in der Dunkelheit fest auf Gott vertrauen. Elfter, wer jedoch sein eigenes Feuer anzündet, wird durch diese Flammen ins Verderben stürzen und große Schmerzen erleiden.